Erster, er steht mir zur Seite, um mich zu unterstützen und mir Schutz zu geben. Zweiter, ich sage dir nun die Wahrheit, es werden noch drei Könige in Persien regieren, bevor ein vierter König durch seinen großen Reichtum sehr mächtig wird und alle gegen das griechische Reich aufhetzt. Dritter, danach wird ein tapferer König erscheinen, der über ein riesiges Reich herrscht und alles tut, was er möchte. Vierter, sobald er jedoch an der Macht ist, wird sein Reich zerbrechen und in alle vier Himmelsrichtungen aufgeteilt werden, wobei seine eigenen Nachkommen keine Macht mehr haben werden. Fünfter, der König des Südens wird zwar stark werden, aber einer seiner Generäle wird noch mächtiger als er und ein noch größeres Gebiet beherrschen. Sechster, nach einigen Jahren werden sie ein Bündnis schließen, in dem die Tochter des Südkönigs den Nordkönig heiratet, um Frieden zu stiften, aber dieser Plan wird scheitern und sie wird zusammen mit ihren Begleitern sterben. Siebter, ein Verwandter von ihr wird jedoch an die Macht kommen, das Heer des Nordkönigs angreifen und sogar in seine Festung eindringen. Achter, er wird ihre Götter und wertvolle Gegenstände aus Gold und Silber als Beute nach Ägypten bringen, wonach er den Nordkönig für einige Jahre in Ruhe lässt. Neunter, später wird der König des Nordens versuchen, in das Land des Südkönigs einzudringen, muss aber erfolglos in sein eigenes Land zurückkehren. Zehnter, seine Söhne werden jedoch neue Truppen sammeln und wie eine Flut das Land überrollen, bis sie schließlich die Festung des Feindes erreichen. Elfter, der König des Südens wird darüber sehr wütend sein und mit einer großen Armee gegen den Nordkönig kämpfen, wobei er dessen Heer besiegen wird. Zwölfter, obwohl er viele tausend Soldaten tötet und stolz auf seinen Sieg ist, wird seine Macht nicht von Dauer sein. Dreizehnter, der König des Nordens wird nämlich nach einigen Jahren mit einem noch größeren Heer und moderner Ausrüstung zurückkehren. Vierzehnter, in dieser Zeit werden sich viele Menschen gegen den König des Südens auflehnen, darunter auch gewalttätige Leute aus deinem Volk, aber sie werden scheitern. 15. Der Nordkönig wird eine Stadt belagern und sie einnehmen, weil die Soldaten des Südens nicht stark genug sind, um Widerstand zu leisten. 16. Der Angreifer wird tun, was er will, und sich im schönen Land Israel niederlassen, wo er große Zerstörung anrichtet. 17. Er plant, das gesamte Reich unter seine Kontrolle zu bringen und gibt dem Südkönig seine Tochter zur Frau, um ihn heimlich zu stürzen, was ihm jedoch nicht gelingen wird. 18. Danach wird er viele Küstenregionen erobern, bis ein fremder Anführer seinem Hochmut ein Ende setzt und ihn bestraft. 19. Wenn er dann versucht, die Festungen seines eigenen Landes zu sichern, wird er stolpern, fallen und für immer verschwinden. 20. Sein Nachfolger wird einen Beamten schicken, um hohe Steuern einzutreiben, aber er wird schon nach kurzer Zeit sterben, ohne dass es einen Krieg gibt. 21. An seine Stelle tritt ein verachtenswerter Mann, der eigentlich kein Recht auf den Thron hat, sich aber durch Lügen und Betrug die Macht sichert. 22. Er wird alle feindlichen Armeen vernichten und sogar den Anführer des Heiligen Bundes beseitigen. 23. Obwohl er Verträge schließt, wird er andere betrügen und mit nur wenigen Leuten sehr mächtig werden. 24. Er wird überraschend in reiche Gebiete eindringen und dort Dinge tun, die seine Vorfahren nie gewagt hätten, während er Beute und Reichtum an seine Anhänger verteilt. 25. Mit einem großen Heer wird er den König des Südens angreifen, der sich zwar wehrt, aber wegen geheimer Pläne gegen ihn verlieren wird. 26. Sogar seine eigenen Freunde werden ihn verraten, sodass sein Heer besiegt wird und viele Soldaten im Kampf sterben. 27. Beide Könige werden am selben Tisch sitzen und sich gegenseitig anlügen, aber ihre Pläne werden keinen Erfolg haben, weil das Ende erst zur festgesetzten Zeit kommt. 28. Der Nordkönig wird mit viel Beute in sein Land zurückkehren, aber vorher wird er noch gegen das heilige Volk vorgehen. 29. Zu einem späteren Zeitpunkt wird er erneut den Süden angreifen, doch dieses Mal wird der Krieg anders verlaufen als zuvor. 30. Schiffe aus dem Westen werden ihn angreifen, weshalb er verängstigt umkehrt und seinen Zorn an den Menschen auslässt, die treu zum Bund Gottes stehen. 31. Seine Soldaten werden das Heiligtum entweihen, die täglichen Opfer verbieten und stattdessen ein schreckliches Götzenbild aufstellen. 32. Er wird diejenigen, die das Gesetz brechen, mit falschen Versprechen auf seine Seite ziehen, aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden mutig Widerstand leisten. 33. Die weisen Lehrer werden vielen Menschen helfen, die Wahrheit zu verstehen, obwohl sie verfolgt, getötet oder ins Gefängnis geworfen werden. 34. Während dieser schweren Zeit werden Sie nur wenig Hilfe erhalten und viele Leute werden sich Ihnen nur aus unaufrichtigen Gründen anschließen. 35. Einige der Weisen werden sterben, damit das Volk geprüft und gereinigt wird, bis die Zeit des Endes gekommen ist. 36. Der König wird absolut rücksichtslos handeln und sich selbst über alle Götter stellen, indem er schreckliche Dinge über den höchsten Gott sagt. 37. Er wird weder die Götter seiner Väter noch die Wünsche der Frauen respektieren, weil er sich selbst für wichtiger als alles andere hält. 38. Stattdessen wird er einen Gott der Festungen verehren und ihm wertvolle Geschenke wie Gold, Silber und Edelsteine bringen. 39. Er wird die starken Festungen mit Hilfe eines fremden Gottes angreifen und diejenigen belohnen, die ihn als Herrscher anerkennen. 40. Am Ende wird der König des Südens ihn angreifen, aber der Nordkönig wird mit einer gewaltigen Armee und vielen Schiffen wie ein Sturm über die Länder hereinbrechen. 41. Er wird auch in das schöne Land Israel eindringen, wo viele Menschen sterben werden, obwohl einige Nachbarvölker wie Edom und Moab entkommen. 42. Er wird seine Macht über viele Länder ausdehnen, so dass selbst Ägypten seinem Angriff nicht entgehen kann. 43. Er wird alle Schätze Ägyptens rauben und die Völker der Libyer und Kuschiten zwingen, ihm zu dienen. 44. Doch Nachrichten aus dem Osten und Norden werden ihn erschrecken, so dass er voller Wut aufbricht, um viele Menschen zu vernichten. 45. Er wird seine prächtigen Zelte zwischen dem Meer und dem heiligen Berg aufschlagen, aber dort wird er sein Ende finden, ohne dass ihm jemand hilft.